bei da, die machen Stoll in Maurerei. Jeppai, die ei da. Ich mach ein Brick da hier und her und schreie, wenn's bloß Sechse wär. Jeppai, die, jeppai da, jeppai, die ei da. Jeppai, die, jeppai da, jeppai, die ei da. Ei da, ei da, ei da, ei da, ei da. Hey, jeppai, die, jeppai da, schnapp sich gut für die Cholera. Jeppai, die, jeppai da, jeppai, die ei da. Auf Grauen, nein. Juppai, di, juppai, da. Wir machen Stoh die Schweinerei. Juppai, di, ei, da. Die fressen Spee und schneiden Bretter des Getters. Schau, wie's dunne Welle. Juppai, di, juppai, da. Juppai, di, ei, di, ei, da. Juppai, di, juppai, da. Juppai, di, ei, da. Ei, da, ei, da. Ei, da, ei, da, ei, da. Hey, juppai, di, juppai, da. Schnapp sich für die Cholera. Juppai da, juppai di ai da. Drogen auf Frauen, nein. Juppai di, juppai da. Wir machen Stoh die Tinsch mit ei. Juppai di ai da. Blechler, Bönder, Blechler, gibt schon wieder am Beckhausdengler. Juppai, di, juppai, da, juppai, di, ei, di, ei, da. Juppai, di, juppai, da, juppai, di, ei, da. Ei, da, ei, da, ei, da, ei, da, ei, da. Hey, juppai, di, juppai, da, schnapp sich gut für die Cholera. Juppai, di, juppai, da, juppai, di, ei, da. Drogen auf Trauen, nein. Juppai, di, juppai, da, wir machen so die Kehlerei. Juppai, di, ei, da. Do a Flegler, dort a Flegler, gibt schon wieder a Unterregler. Juppai, di, juppai, da, juppai, di, ei, di, ei, da. Juppai, di, juppai, da, juppai, di, ei, da. Ei, da, ei, da, ei, da.